Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, Frau Grolitsch hat mich hier zwar sehr nett eingeführt und gesagt, ich wäre der rechte Mann für diesen Vortrag, aber es ist keine leichte Aufgabe, über ein philosophisches Thema eine Rede zu halten. Vor 2 Wochen habe ich im Teutoburger Wald gesprochen und da war das Thema die Schlacht des Arminius und ihre Auswirkungen für heute. Und da kann man dann mit ein paar Stichworten auf einem Zettel auskommen, hat den direkten Kontakt mit dem Publikum und das ist natürlich sehr viel schöner und sehr viel besser, als wenn man sich an ein Konzept halten muss, wie es bei einem Vortrag, der über philosophische und weltanschauliche Themen geht, eigentlich gar nicht anders möglich ist. Denn da kommt es auf jede Formulierung drauf an. Wir haben ja, und das möchte ich hier auch nochmal erwähnen, in diesem Jahr nicht nur einen Jahrestag, der mit Tirol und damit mit ganz Deutschland zusammenhängt und mit einer unglücklich verlaufenden Schlacht zusammenhängt, wie wir es gestern gehört haben, einen 175-jährigen Jahrestag, sondern wir haben von 1975 Jahren die Schlacht im Teutoburger Wald gehabt, die Varusschlacht, die für das Schicksal der Germanen insgesamt, nicht nur uns Deutschen, ganz ausschlaggebende Bedeutung gehabt hat. Und vor 2000 Jahren genau ist Arminius, der Befreier Deutschlands, geboren. Das ist ein Jahrestag, den man hier vielleicht auch mal erwähnen sollte, denn wenn dieser Mann nicht gewesen wäre, würden wir vermutlich hier einen romanischen Dialekt sprechen und nicht mehr das Germanisch oder Deutsch, was wir heute sprechen. Wie gesagt, die Willensfreiheit, ein philosophisches Thema, ein schwieriges Thema, ein Thema, das in der Diskussion weit verbreitet ist. Es ist eines der umstrittensten Themen überhaupt und erst gründliches Durchdenken führt hier zu einer Lösung. Zunächst einmal will ich die beiden Bestandteile darstellen, Freiheit und Wille. Freiheit ist zunächst ein negativer Begriff. Er bedeutet Abwesenheit von allem Hindernden. Unmittelbar einsichtig ist uns die physische Freiheit. Das heißt die Abwesenheit materieller Hindernisse. Wir sprechen in diesem Sinne von einer freien Aussicht, einer Aussicht, die uns nicht verstellt ist. Wir sprechen von einem freien Feld, das nicht durch Hecken unterteilt ist. Wir sprechen von einer freien Elektrizität, die nicht gebunden ist. Wir sprechen auch von einer freien Rede, die eben nicht an einem Konzept klebt. Der Angelhaken an einer Schnur schwimmt frei, solange er sich nirgends verfangen hat. Ein Stein kann frei fallen, wenn er durch einen Luftwiderstand nicht gehemmt wird. Das heißt, wir haben die Freiheit als Begriff schlechthin überhaupt nicht. Es gibt die Freiheit schlechthin nicht. Es gibt nur eine Freiheit von bestimmten Einflüssen. Es hat überhaupt keinen Sinn, von Freiheit zu sprechen, wenn man nicht sagt, frei wovon. Dies ist der Begriff der Freiheit wovon. Es gibt dann eine Freiheit des Handelns. Wir sprechen von einer Freiheit der Meinungsäußerung, von einer Freiheit des Aufenthaltes, von einer Freiheit der Berufswahl. Die Freiheit des Handelns besteht darin, dass der Mensch tun kann, was er will. Auch der Begriff der politischen Freiheit gehört hierzu. Wenn ein Volk von fremden Einflüssen frei ist, dann kann es nach eigenen Gesetzen, nach selbstgewählten Vorstellungen leben. Das ist der Begriff der politischen Freiheit. Diese Art der Freiheit ist ein Problem des Könnens. Der Begriff Wille ist schwieriger zu fassen. Ich verdanke meine Einsichten hierzu im Wesentlichen Gradmann, auf den ich deswegen auch verweisen möchte. Wille ist von Wollen abgeleitet. Wollen ist ein Erlebnis, das auftritt, wenn bewusst ein Ziel verfolgt wird. Etwas willentlich getan zu haben, bedeutet, etwas bewusst getan zu haben. Die Verhaltensforschung und Biogenetik haben uns gezeigt, dass unser Wollen bestimmt wird durch genetisch vorgegebene Triebe, durch angeborene Verhaltensweisen, weiterhin durch frühkindliche Prägung, durch Lernen und Erfahrungen sowie unseren Verstand. Unser Verstand kann Dinge geistig voraussehen. Von daher macht er ein vernunftgemäßes Handeln möglich. Ich komme hierauf noch zurück. Für den Begriff eines unabhängigen Willens ist dabei an sich gar kein Raum. Woher kommt dieser Begriff? Schopenhauer meint, weil die Hindernisse verschiedener Art seien, dass durch sie Gehinderte aber stets der Wille sei, so werde der Begriff lieber von der positiven Seite gefasst. Wir sprechen ja lieber mal von positiven Dingen als von negativen Dingen und deswegen will man lieber diese aktivistische Seite sehen. Gradmann hingegen meint, dass der Begriff eines unabhängigen Willens aus frühen Zeiten der Menschheitsgeschichte stamme. Aus Zeiten, wo man den Übergang vom Leben zum Tode sah, plötzlich hörte etwas auf, plötzlich veränderte sich etwas im Menschen. Man hatte das Gefühl, eine Seele entwich und diese Seele stand hinter den Dingen, hinter der ganzen Willenstätigkeit, hinter dem Handeln des Menschen, sodass man von daher aus diesem Seelenerlebnis auf einen dahinterstehenden Willen schloss. Jedenfalls schwingt bei der Vorstellung Wille mit, dass dies etwas sei, eine Kraft oder was auch immer, das hinter den Dingen stehe. Der Wille wird als das angesehen, was uns antreibt, als Kern des Menschen. Tatsächlich ist dieser Kern des Menschen aber das Neuronengeflecht im Gehirn, das mit seinen unendlich vielen Schaltverbindungen unser Verhalten steuert. Besser als von Willen zu sprechen, wäre es deshalb von Wollen zu sprechen. Beim Wollen ist immer eingeschlossen, was man will. Es gibt kein Wollen als freien, unabhängigen Begriff. Es kann da also auch nicht das Missverständnis auftreten, dieses Wollen würde im luftleeren Raum schweben, wie das beim Willen bei manchen Philosophen durchaus der Fall ist. Da bei der Begriff des Willens so eingeführt ist, will ich ihn hier beibehalten. Nun komme ich zu der Zusammensetzung dieser beiden Dinge, nämlich zur Willensfreiheit. Freiheit ist mit Schopenhauer Abwesenheit von Notwendigkeit. Ein freier Wille wäre demnach ein Wille, der nicht durch Ursachen oder zureichende Gründe bestimmt würde. Ein freier Wille bedeutet, dass das Wollen selbst frei sein müsste, das heißt von keinem Gesetz abhängig und nicht beeinflusst würde. Etwas kann dabei nur kausal determiniert sein oder es kann nicht kausal determiniert sein. Es gibt entweder Willensfreiheit oder es gibt sie nicht, es gibt nicht ein bisschen Willensfreiheit. Das ist genauso wie mit der Jungfrau, entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht, es gibt nicht ein bisschen Jungfrau. Man kann sich da also nicht herausmogeln und kann so meinen, ja, also versucht da so eine Kompromisslösung zu gehen, ein bisschen Willensfreiheit, also eine absolute ja nicht, aber ein bisschen, entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht. Beides zusammen geht also nicht. Es gibt den Satz, ich kann tun, was ich will. Und das ist ein Urerlebnis, was wir haben, und aus diesem Urerlebnis schließen viele Menschen, dass sie einen freien Willen haben. Nun, dieser Satz ist an sich richtig. Es sei denn, man ist im Staatsdienst und muss also irgendwelchen Weisungen von oben folgen, als Staatsanwalt bestimmte Anklagen machen, die man eigentlich nicht machen möchte, als Richter vielleicht also bestimmte Dinge auch tun, die man sonst auch nicht machen würde. Oder man ist vielleicht Soldat, muss bestimmten Befehlen gehorchen, die man eigentlich nicht ausführen möchte. Oder man ist in einer großen Firma, wo man Weisungen von oben bekommt, die zwar keine unmittelbare persönliche Gefahr begründen, wenn man sie nicht ausführt, aber den Rausch misst, sodass auch von daher ein gewisser Druck ausgeübt wird. Aber wenn wir einmal von diesen Dingen absehen, ist der Satz, ich kann tun, was ich will, durchaus richtig. Nur, dieser Satz sagt nur eines, wenn ich dies will, kann ich es tun. Sicherlich ist der Satz richtig, wenn ich links gehen will, gehe ich links. Wenn ich rechts gehen will, gehe ich rechts. Nur die Frage ist, warum gehe ich links und warum gehe ich rechts? Worauf beruht es? Dass dieser Aussage zugrunde liegende Bewusstsein ist es aber, dass mit Schopenhauers Worten den philosophisch rohen Menschen die Willensfreiheit für etwas so ganz unmittelbar Gewisses halten lässt, dass er sie als unzweifelhafte Wahrheit ausspricht. Es geht aber nicht um die Folgen, also um die Handlungen, sondern um die Gründe des Wollens. Das Tun hängt unzweifelhaft vom Wollen ab. Wir wollen aber wissen, wovon das Wollen selbst abhängt. Ob von gar nichts oder von uns. Wir können das eine tun, was wir wollen, und ebenso können wir das andere tun, was wir wollen. Entscheidend ist die Klärung, ob wir denn das eine wie das andere zu wollen fähig seien. Hierbei spielt uns unsere Fantasie einen Streich. Wir können uns ganz andere, entgegengesetzte Handlungen als von uns gewollt denken. Wir denken, dass wir das Entgegengesetzte tun können. Dies verwechseln wir damit, dass wir in einem gegebenen Fall, in einer gegebenen Situation auch das Entgegengesetzte wollen könnten und nennen dies die Freiheit des Willens. Das darf man aber nicht damit verwechseln. Das liegt darin nicht beschlossen. Nicht nur wir können uns verschiedene Dinge geistig vorstellen, auch das Tier kann das. Wer kennt nicht den Hund, der einerseits eine Hündin sieht, andererseits den Befehl seines Herrn hört, er soll stehen bleiben. Jetzt steht er dazwischen. Läuft er los, bleibt er stehen. Er schwankt, entscheidet sich dann für das eine und für das andere. Wenn er sich für das hier stehen bleiben entscheidet, wird er sich vielleicht überlegen, dass er früher schon das Mal Befehl des Herrchens missachtet hat und dann furchtbar eins drauf bekommen hat. Das heißt, irgendeine Strafe stellt er sich dann vor und reagiert mit Rücksicht darauf in diesem Falle so. Das heißt, er wägt ab in einer entsprechenden Situation, er stellt sich Dinge vor, die ablaufen könnten und entscheidet sich dann so oder so. Das Ausmalen von Handlungen, die man begehen könnte, besagt also noch nicht, dass man diese Handlungen tatsächlich begehen kann. Auch Schwanken vor einer Entscheidung ist kein Beweis für eine Willensfreiheit. Denn dieses Schwanken vor einer Entscheidung gibt es nicht nur bei uns, dass wir schwanken, sollen wir dies oder jenes tun. Das gibt es bei den Tieren ganz genauso. Und wer Haustiere hat, der kann das bestimmt bestätigen. Gerade bei höher entwickelten Haustieren ist es so, dass sie durchaus verschiedenen Antrieben folgen könnten. Vielleicht rausgehen, vielleicht fressen. Was soll man nun machen? Entweder das eine oder das andere. Das gibt es auch bei freilebenden Tieren. Erstaunliche Beobachtung, Lorenz hat das gemacht, wenn ein Krähenschwarm beispielsweise auf dem Acker ist und nach Futter pickt und es kommt die Dämmerung, es kommt der Abend, dann kommt so eine gewisse Aufbruchsstimmung rein. Die einen wollen lieber noch fressen, die anderen wollen aber schon auf die Schlafbäume und dann geht das so hin und her, dann fliegen einige mal ein bisschen hoch, aber alleine fliegt man ja nicht, sondern nur im ganzen Schwarm, dann gehen sie wieder runter und dann schwankt das so hin und her, die einen wollen noch fressen, die anderen wollen so und dann irgendwann kippt die Stimmung um. Und dann fliegen sie mit einem Ruck ab, dann fliegt der ganze Schwarm ab. Auch da sehen wir ein Schwanken zwischen zwei Trieben. Einerseits noch weiter fressen, andererseits das Schlafbedürfnis, man will auf die Schlafräume hinauf. Das heißt, ein Schwanken als solches, was wir beim Menschen feststellen können, ist kein Beweis für eine Willensfreiheit, es sei denn, man wollte den Tieren dieselbe Willensfreiheit auch zubilligen. Du kannst tun, was du willst. Aber du kannst in jedem gegebenen Augenblick deines Lebens nur ein bestimmtes wollen und schlechterdings nichts anderes als dieses eine. Diese Aussage von Schopenhauer hat nach wie vor Gültigkeit. Und sie ist durch die moderne Biologie, die Verhaltensforschung und Zwillingsforschung bestens bestätigt worden. Wir unterliegen alle dem Gesetz der Kausalität. Jede Veränderung, und eine solche wird ja durch ein Handeln bewirkt, geschieht durch etwas. Es gibt keine Ursache ohne Wirkung. Sie werden sich vielleicht sagen, es ist meine freie Entscheidung, ob ich mir heute diesen Vortrag anhöre, ob ich überhaupt hier nach Pichel gekommen bin. Und da sage ich Ihnen ganz kühl, das ist nicht Ihre freie Entscheidung. Sie mussten kommen. Sie haben vorher... Sie haben vorher abgewogen. Sie haben sich bestimmte Dinge vor Augen gestellt. Sie haben gesagt, einerseits eine lange Fahrt, das kostet auch allerlei. Ich habe eigentlich auch gar nicht so viel Zeit. Andererseits, wenn sich, und einige der Vorträge interessieren mich sowieso nicht. Andererseits, wenn sich gesagt haben, das ist eine sehr schöne Landschaft da. Wenn ich da hinfahre, habe ich eine sehr schöne Fahrt. Ich treffe dort interessante Leute, alte Bekannte, die ich immer schon mal wiedersehen wollte. Ich treffe dort vielleicht auch einige Menschen, die mir geistig etwas mitgeben können, die mein Weltbild, mein Weltverständnis erneuern können. Und im Übrigen, so teuer ist es ja auch wieder nicht, wenn man mal bedenkt, was es also sonst so, was man sonst so ausgeben muss für einen Kinobesuch oder Theaterbesuch oder ähnliche Dinge. Da ist das an sich sogar noch relativ billig, was man da zahlen muss. Und dann haben sie sich entschieden und haben gesagt, ich fahre hin. Und diese Entscheidung war eben keine freiwillige Entscheidung, sondern sie hing von dem ab, was sie sich vorgestellt haben. Es gab nachher ein oder zwei oder drei Motive, auf der Seite hierher zu kommen. Und die haben auf dieser Waagschale den Ausschlag gegeben. Und wenn sie sich diese Gedanken nicht gemacht hätten, sondern nur die anderen Gedanken, dann hätten sie genauso notwendig wegbleiben müssen, wie sie jetzt gekommen sind. Das heißt also, es war wirklich nicht ihr freier Wille, hierher zu kommen. Und wenn sie jetzt sagen würden, ich beweise es dem Rieger mal, dass ich einen freien Willen habe, ich will mir diesen Quatsch gar nicht mehr an, ich gehe jetzt raus. Dann wäre das auch kein Beweis für einen freien Willen, sondern sie wären dadurch ja durch meinen Vortrag beeinflusst worden, durch eine Außenwirkung, durch etwas, was ich Ihnen hier darstelle, etwas, was ich Ihnen sage. Und dadurch habe ich Sie zu einer Reaktion provoziert. Diese Reaktion ist also auch wieder eine notwendige Reaktion, auch von daher kein Beweis für einen freien Willen. Von Schopenhauer stammt das schöne Beispiel vom Wasser. Und dieses Beispiel möchte ich hier einmal bringen, weil man mit Beispielen manche Dinge ja sehr schön klar machen kann. Das Wasser sagt sich Folgendes: Ich kann hohe Wellen schlagen, ja, im Meer. Ich kann reißend dahin strömen, ja, im Gebirgsbach. Ich kann runterstürzen, ja, im Wasserfall. Ich kann emporsteigen, ja, in einem Springbrunnen. Ich kann verschwinden und verdampfen, ja, bei 100 Grad Wärme. Ich tue aber alles dieses jetzt nicht, sondern bleibe freiwillig und ruhig im Teich friedlich liegen. Das ist das Beispiel vom Wasser, was ich sage, ich kann alles, natürlich kann dies, kann jenes. Nur in dem Moment kann das Wasser alles das nicht, weil es dort nämlich im Teich liegt und weil es bestimmte Antriebe, die für all diese anderen Dinge erforderlich sind, nicht hat. Und wenn man dann sagen wollte, ja, das Wasser da im Teich liegt freiwillig da, dann ist das also ähnlich, als wenn man sagen wollte, wir handeln freiwillig aus diesem oder jenem. Was ist nun die Ursache für die Annahme einer Willensfreiheit? Zunächst einmal ist es unsere Intelligenz. Die spielt uns da einen Streich. Gerade intelligente Menschen handeln ja weitgehend nicht nach dem Gefühl, sondern nach dem Verstand. Sie überlegen vor ihren Handlungen, sie wägen ab, sie berechnen, sie können sich vielleicht auch deswegen nicht so leicht entscheiden. Und deswegen meinen sie, dass sie eine größere Freiheit als andere Menschen hätten. Eine größere Freiheit vielleicht auch, sich nach sittlichen Motiven zu entscheiden. Der Philosoph Gehlen will aus der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, ableiten, dass es eine Willensfreiheit gibt. Aber Entscheidungen treffen auch Tiere. Auch die kommen zu einem gewissen Entschluss in einer gegebenen Konfliktsituation. Und auch diese stärkere Verstandesbestimmtheit bei manchen Menschen ist Teil der besonderen vorgegebenen Wesensart. Der Mittelmeermensch, der mediterrane Mensch, der Romane, lässt sich mehr von Gefühlsvorstellungen leiten, mehr von Wunschvorstellungen und Leidenschaften, als der nordische Mensch, der mehr zu einer rationalen Verhaltensweise neigt. Die stärkere Verstandesbestimmtheit des nordischen Menschen, die im Übrigen nicht nur bei ihm gegeben ist, wir haben die auch bei Chinesen und bei anderen Rassen, diese stärkere Verstandesbestimmtheit des nordischen Menschen ist Teil seiner Rasseneigenart. Der nordische Mensch ist deshalb nicht frei, unüberlegt und spontan zu handeln. Er möchte vielleicht manchmal aus seiner Haut sogar raus. Er möchte vielleicht so impulsiv handeln, wie die Mediterranen das tun können. Er kann es aber nicht, weil er insoweit durch seine Rasseneigenart festgelegt ist. Er muss seine Anlage gemäß handeln, er muss seine Anlage gemäß mehr abwägen, mehr kalkulieren, mehr bedenken als der Mittelmeermensch. Er ist deswegen nicht freier als dieser. Es unterliegt nicht unserer freien Entscheidung, ob wir klug oder dumm sind. Es unterliegt nicht unserer freien Entscheidung, ob wir mehr oder weniger bedenken, bis wir uns entscheiden. Welche Gedanken uns kommen, sind von uns unabhängig. Dies alles ist weitgehend genetisch programmiert. Bei der Intelligenz wissen wir es durch die Untersuchungen an Zwillingen, wo sich erstaunliche Übereinstimmungen mit Intelligenzquotienten von eineigen Zwillingen gezeigt haben, die getrennt aufgewachsen sind. Genauso wissen wir es von Adoptionsversuchen. Danach ist es so, dass ein Kind, was in frühester Jugend schon adoptiert wird von einer anderen Familie, sehr viel mehr in seiner Intelligenz seinen leiblichen Eltern, die es nie gesehen hat, nie bewusst erlebt hat, ähnelt als den Adoptiveltern, den Zieheltern. Dass der eine Mensch vor seinen Handlungen mehr überlegt als der andere, ist deshalb kein Beweis für einen freien Willen. Auch der Wille des rational Handelnden ist abhängig von seinen Gedankenüberlegungen. Nur die Art der Motivation ist eine andere, nicht die Notwendigkeit der Motive. Das in Gedanken bestehende Motiv ist genauso ein Motiv wie das anschauliche Motiv. Wenn ich mir etwas geistig vorstelle und dann darauf hinstrebe, ist das genauso, als wenn der Hund einen Knochen sieht. Das eine ist anschaulich, das andere ist in unserem Geist vorgestellt. In beiden Fällen handelt es sich aber um Motive. Wovon ist nun der Wille abhängig? Ich habe zunächst mal eben dargelegt, dass es eigentlich keinen Beweis gibt für einen freien Willen, aber vielleicht kann man das also auch umgekehrt fassen. Vielleicht kann man auch sagen, wir können positiv nachweisen, dass es diesen freien Willen nicht gibt. Die Befürworter einer Willensfreiheit haben zwar keine Argumente, aber wir können es auch andersherum beweisen. Wovon ist der Wille abhängig? Wie wir uns entscheiden, hängt von zwei Dingen ab, von der Erbanlage und der Umwelt. Unser Erbgut, das persönliche und das rassische Erbgut, spielt zunächst einmal eine ganz entscheidende Rolle. Ob jemand mehr nach seinen Eingebungen und dem Gefühl handelt oder nach dem Verstand entscheidet, ob jemand sich langsamer oder schneller entschließt, ob jemand mehr oder weniger abwägt, ist hiervon in einem großen Maße abhängig. Bei der Umwelt gibt es verschiedene Einflüsse. Zunächst einmal die Prägung, die frühkindliche Prägung. Das wissen wir von der Verhaltensforschung. Sie alle werden das Beispiel von Lorenz kennen, der ein kleines Gänseküken, Grauganzküken, gleich nach dem Schlüpfen in seiner Umgebung hatte. Es sah keine Gans und es hat dann frühkindlich gesehen Lorenz als Mutter angesehen. Ist ihm überall hin gefolgt, wenn er rumlief, wetzt es also immer hinterher, wie das also ein Gänseküken bei der Mutter auch macht. Und hinterher, als die dann geschlechtsreif waren, wurde Lorenz auch als Geschlechtspartner angebeißt. Weil also ein Interesse für die eigentlichen Mütter überhaupt nicht stand. Das war also frühkindliche Prägung. Und so etwas haben wir auch bei Menschen. Wir wissen es durch den Hospitalismus, das heißt durch Kinder, die gezwungen sind, in Heimen aufzuwachsen, gerade in frühen Lebensjahren. Und dadurch, dass sie keine feste Bezugsperson haben, dass ihnen die Bindung an eine Mutter oder auch an einen Vater fehlt, an eine einzige Person jedenfalls, kommt es dazu, dass diese Kinder schwere seelische Schäden entwickeln und oftmals später nicht in der Lage sind, eine vernünftige Partnerbeziehung aufzubauen. Sie sind frühkindlich geschädigt und diese Prägung spielt deshalb eine ganz große Rolle. Es wird bei den ganzen Überlegungen, Mutterschaftsgeld und Ersatzmutter und Ziehmutter und so weiter, wird das alles nicht berücksichtigt. Das Aufwachsen in der eigenen Familie ist ein ganz wesentlicher Faktor für die seelische Gesundheit des Menschen. Nach der Prägung setzt die Erziehung ein, die Erziehung durch Eltern, die Erziehung durch Lehrer. Durch die Erziehung werden bestimmte Werthaltungen verstärkt oder abgebaut, beispielsweise das Schamverhalten, das kann verstärkt werden durch die Erziehung, es kann aber auch abgebaut werden und zum Teil gab es ja solche Erziehungsziele oder gibt es sie noch. Es können Werte vermittelt werden durch die Erziehung oder zerstört werden, wie in der antiautoritären Erziehung es geschieht. Und es kann so das spätere Verhalten beeinflusst werden. Wenn bestimmte Dinge als abzulehnen dargestellt werden, wird sie eher später meiden. Durch Vermittlung positiver Leitbilder und Vorbilder wird jemand andererseits angeregt, in einer vergleichbaren Lage ebenso zu handeln. Hier gibt es auch die Möglichkeit der Selbsterziehung. Diese Selbsterziehung kann erfolgen durch das Lesen guter Bücher, durch das Hören guter Vorträge, durch das Sehen guter Filme und Nicht-Ansehen von schlechten Filmen, durch das Hören guter Musik und Nicht-Hören von Zwölftonmusik. Das heißt, wir können uns dadurch selbst beeinflussen, nur, um Missverständnissen vorzubeugen, das bedeutet nicht, dass wir einen freien Willen insoweit hätten. Ich habe nicht einen freien Willen, ob ich ein gutes Buch lese oder nicht. Und wenn man versucht hat, Menschen dazu zu bringen, bestimmte Bücher, die einem selbst wichtig erscheinen, zu lesen und dann die Schwierigkeiten gesehen hat, die es zum Teil zu überwinden gibt und die zum Teil unüberwindbar sind, weil der es also einfach ablehnt, sich damit zu beschäftigen, der wird genau wissen, dass es also diesen freien Willen in dem Sinne, diese oder jene Dinge zu lesen, diese oder jene Dinge zu hören, gar nicht gibt. Der eine ist dafür zugänglich, der lässt sich beeinflussen, der andere blockt das gleich von vornherein ab und sagt, ach was, interessiert mich alles nicht, ich lese das nicht. Und das ist ja die große Schwierigkeit, die wir bei bestimmten Themen hinsichtlich der Vergangenheit ja haben, dass es viele Leute gibt, die einfach abblocken, die gar nicht bereit sind, Dinge, die erarbeitet sind, wissenschaftliche Erkenntnisse, die erarbeitet sind, überhaupt nur wahrzunehmen, aufzunehmen. Schließlich kommen noch gegebene Umweltbedingungen hinzu. Hier sind alle sonstigen Einflüsse aus der Umwelt zu sehen, beispielsweise der Rat durch Freunde, der Rat durch Verwandte, durch Bekannte oder Arbeitskollegen, bestimmte Weisungen von Vorgesetzten, das Hineingestelltsein in ein bestimmtes Beziehungsgeflecht. Vielleicht auch materielle Dinge spielen eine Rolle, die Auswirkungen einer Handlung auf das Ansehen bei einem selbst oder bei anderen oder das sittliche Bestehen können vor sich selbst. Dabei ist allerdings das Aufsuchen bestimmter Umweltlagen wiederum triebmäßig bedingt. Wir haben den schönen Satz, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Wer sich in Verbrecherkreisen herumtreibt, wird das also aus bestimmten Hang heraus tun, aus einer bestimmten Veranlagung heraus tun. Er könnte sich auch woanders aufhalten. Alle diese Dinge, die ich hier dargestellt habe, Erbanlage, Umwelt, wobei die Umwelt aus Prägung, Erziehung und sonstigen Umwelteinflüssen besteht, wirken zusammen, um später eine bestimmte Handlung eines Menschen zu erklären. Wenn wir das Erbgut eines Menschen genau kennen würden, seinen gelernten Lebensweg nachzeichnen könnten und alle Umstände seiner gegenwärtigen Lage sowie die ihn beeinflussenden Menschen und materiellen Bedürfnisse kennen würden, könnten wir hundertprozentig sicher voraussagen, wie er sich entscheiden wird. Da wir diese totale Kenntnis nicht haben, können wir die Handlung sicher nicht voraussagen. Aus dieser fehlenden Voraussagbarkeit wird dann aber oftmals geschlossen, und zwar fälschlich geschlossen, weil wir das Ergebnis nicht voraussagen können, ist das ein Produkt einer freien Willensentscheidung. Und das ist ein ganz großer Trugschluss. Wir haben beispielsweise vor 100 Jahren viele Dinge noch nicht erkennen können, noch nicht voraussagen können. Heute haben wir die Gründe erschlüsselt, wissen wir, wie es da ist. Dass wir etwas nicht voraussagen können, das nicht genau voraussagen können, bedeutet nicht, dass das Produkt einer freien Willensentscheidung sind. Weil nach den Mendelschen Gesetzen können Sie auch nicht voraussagen, ob bei der Wunderblume in diesem Fall eine weiße oder eine rote rauskommen wird. Das geht nur nach der großen Statistik. Wenn Sie da 2000 oder 3000 Blumen haben, dann können Sie sagen, 3/4 zu 1/4. Aber Sie können erste Generation so, zweite Generation so. Sie können aber nicht bei jeder einzelnen Pflanze sagen, dass die wird weiß oder rot oder gemischt blühend aussehen. Und weil das so ist, weil wir die Voraussagbarkeit nicht haben, können wir trotzdem nicht daraus schließen, da ist eine freie Entscheidung. Niemand wird sagen, da hat die Wunderblume sich nun frei entschieden, weiß oder rot zu blühen. Bei dieser Sache spielt eine Sache noch eine große Bedeutung. Gerade bei den Dingen, die unwesentlich sind, können wir oftmals nicht voraussagen, was geschehen wird. Wenn wir spazieren gehen, dann werde ich vermutlich nicht voraussagen können, ob Sie nun links oder rechts am Stein vorbeigehen können. Aber wenn ich Sie einigermaßen kenne, dann werde ich durchaus voraussagen können, und zwar mit ziemlicher Sicherheit sogar, ob Sie, wenn die Gelegenheit besteht, einen Griff in eine Ladenkasse tun würden oder nicht. Das heißt also, gerade bei den Dingen, die sittliche Motive angehen, ist es leichter, Voraussagen zu treffen, jedenfalls dann, wenn man einen Menschen kennt. Und die ganze Menschenkenntnis beruht ja darauf, dass wir letztlich nicht frei entscheiden. Man sagt, ich kann mich auf jemanden verlassen. Das bedeutet ja gerade, er wird so handeln, wie ich es von ihm erwarte. Wenn das ein freies Handeln wäre, mal so, dann könnte ich ja nicht voraussagen, wie er sich verhalten wird. Dann greift er vielleicht in die Ladenkasse oder er greift nicht rein. Aber wenn ich sage, ich kann mich auf ihn verlassen, dann beinhaltet das, dass wir sagen, es gibt einen bestimmten Wesenskern, der ist unabänderlich und in einer bestimmten Situation wird er so und nicht anders handeln. Gerade die Menschen, die eine klare Linie durchhalten, werden von uns im Übrigen als willensstark eingeschätzt. Und die Menschen, die sich von Umweltbedingungen mal so treiben lassen, werden von uns als labil eingeschätzt, als willensschwach. Die Unberechenbaren, die also an sich frei handeln könnten, werden von uns also weniger geschätzt als diejenigen, die eine ganz klare Linie durchhalten. Wer frei ist, müsste willkürlich dieses oder jenes tun können, das eine oder das andere. Aber gerade das wird von uns nicht geschätzt. Und es ist erstaunlich, dass wir dann also nicht sagen, der hat hier eine freie Willensentscheidung getroffen, wenn er sich also in eine Richtung entschieden hat, die wir nicht erwartet haben, sondern wir sagen dann, wir haben uns in ihm getäuscht. Man geht nicht davon aus, dass da also eine freie Willensentscheidung war. Man geht davon aus, wir haben sein Wesen eben noch nicht hinreichend ergründet. Wir waren noch nicht lange genug mit ihm zusammen, um ihn genau zu durchschauen, um ihn genau zu erkennen. Wir haben sein Wesen noch nicht erkannt und deshalb haben wir uns in ihm getäuscht. Gartmann hat darauf verwiesen, dass man gerade bei Geistesschwachen den Eindruck hat, dass sie ihre Handlungen unabhängig von irgendwelchen vorliegenden Gegebenheiten von einem Sachverhalt treffen. Und gerade das bewirkt bei uns ja Befremden bis hin zum Entsetzen. Gerade weil die unberechenbar arbeiten, gerade weil sie theoretisch gesehen frei sich entscheiden in dem Moment, gerade deswegen erscheinen sie für uns so abstoßend. Das bedeutet natürlich nicht, dass die etwa frei handeln würden. Sie sind in ihrem Verhalten und ihrer Gehirntätigkeit abhängig. Die Gehirntätigkeit können wir nur in dem Moment nicht sehen, können wir nicht in dem Moment messen und deswegen können wir ihr Verhalten nicht voraussagen. Ebenso wie uns das Verhalten von Blättern im Herbstwind nur deshalb willkürlich und unberechenbar erscheint, weil wir die Luftströmungen nicht übersehen können. Deswegen erscheint uns auch das Verhalten der Schwachsinnigen frei, weil wir nicht in ihr Gehirn sehen können. Auf jeden Fall ist aber eine solche Willensfreiheit nicht erstrebenswert. Wir können noch nicht frei sein von uns selbst. Ein Kommunist ist theoretisch frei, Franz Josef Strauß seine Stimme zu geben bei der Wahl. Kann er selbstverständlich machen. Seine Überzeugung macht es ihm aber unmöglich. Wer frei wäre, müsste sich auch für das Böse entscheiden können. Den Freund im Stich lassen, ein Kind, das vor ein Auto laufen will, nicht zurückreißen. Da steht ein Kind, das will vor ein Auto laufen. Sie haben die Möglichkeit zuzupacken, Sie sehen das. Ja, packen Sie nun zu oder nicht? Natürlich packen Sie zu. Da wird keiner nun sagen, ich packe nicht zu, ich will mal sehen, was mit dem Kind dann passiert. Vielleicht ist es schlimmer, vielleicht ist es weniger schlimm. Warum soll ich zupacken? Das heißt also, wer in diesem gegebenen Fall sagt, ich packe nicht zu, der wäre für uns unnormal. Das ist für uns ein ganz natürliches zu helfen, da fällt ein Kind ins Wasser rein, das Wasser ist tief, es ist überhaupt keine Gefahr, da reinzusteigen, das ist vielleicht ein Meter tief, da wird jeder eben hingehen, wird das Kind rausziehen. Ganz selbstverständlich, wird spontan gemacht. Sie könnten gar nicht anders, Sie müssten in dem Fall zugreifen. Sie wären in dem Fall gar nicht frei, etwas anderes zu tun. Und jeder, der sagt, Ja, ich wäre auch durchaus frei, das Kind da laufen zu lassen. Ich könnte mir das ruhig mit ansehen, wie das da vors Auto läuft. Jeder, wer sagt, ich kann das aber nicht, der sollte nicht vom freien Willen reden. Der sollte nicht davon reden, dass das eine freie Willensentscheidung ist. Und gerade viele Dinge, gerade diese Lebensretterhandlungen, die wir ja auch kennen, da sind die Leute hinterher belobt worden und man hat gesagt, so und so, die sagten, ich habe mir da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich konnte gar nicht anders handeln. Weshalb wird nun an dieser Vorstellung des freien Willens festgehalten? Warum gibt es immer wieder die verzweifelten Versuche, den Willen als eine Kraft, die unabhängig von den Trieben ihre Entscheidungen trifft, zu retten? Der tiefste und erste Grund ist der, dass von vielen Menschen der Gedanke als unerträglich empfunden wird, unser ganzes Leben und Tun stünde unter dem Zwang der Naturgesetze. Das würde dazu führen, meint man, dass jeder Mensch in seinen Entschlüssen und Entscheidungen völlig zwangsmäßig reagieren würde, nicht mehr im Besitz seiner eigenen Entscheidung wäre. Er wäre in seinem Verhalten einem zwangsmäßig vorbestimmten Innen- und Außengesetz ausgeliefert. Nun, diese Vorstellung ist falsch. Die Naturgesetze zwingen zu nichts. Die Naturgesetze beschreiben nur, was vor sich geht. Wenn wir einen Stein fallen lassen, wird er durch das Gesetz der Schwerkraft nicht gezwungen, nach unten zu fallen. Er will gar nichts anderes. Die Forderung nach Willensfreiheit ist sinnlos, weil sie eine Freiheit von einem Zwang verlangt, der gar nicht existiert. Ich wünsche gar nicht, etwas anderes zu wollen, als was ich aufgrund meiner Anlagen und meiner Erfahrungen für richtig halte. Wenn ich nicht tun würde, was meinen Strebungen, Überlegungen und meinen Kräften entspricht, sondern ab und zu und ganz willkürlich etwas anderes, so würde ich die Kraft, die das bewirkt, als etwas Störendes ansehen, als etwas meinem Wesen Fremdes ansehen und niemals als meinen freien Willen. Was bei dieser Vorstellung von den zwanghaften Naturgesetzen mitwirkt, ist die Verwechslung Innenleben mit Triebhaftigkeit. Unser Handeln hängt von uns selbst ab, von unserem Wesen, von unserem Charakter, von unserer Persönlichkeit. Und man kann dieses Innenleben, von dem es abhängt, nicht einfach gleichsetzen mit Triebhaftigkeit. Das wird aber oftmals bei diesen Dingen getan. Der zweite Grund, weswegen man an der Vorstellung von der Willensfreiheit festhält, ist unsere Eitelkeit. Wir sind oftmals selbst überheblich. Es ist uns unerträglich zu sagen, das ist nicht unsere Sache, das ist nicht unsere Entscheidung. Das hängt von ganz anderen Umständen ab, die ganz tief in uns angelegt sind. Es wird ferner behauptet, und das ist ein weiterer Grund, und das ist ein wichtiger Grund, und deswegen muss ich auf diesen Grund eingehen. Es wird weiter behauptet, dass wenn wir diesen Begriff der Willensfreiheit fallen ließen, Sitte und Moral zusammenbrechen würden. Wenn wir die Vorstellung vom freien Willen nicht haben, was dann? Dann bricht das Chaos aus, dann bricht Sitte und Moral zusammen, dann haben wir keine Verantwortung mehr. Der Verbrecher könnte für seine Taten nicht verantwortlich gemacht werden. Nur es stimmt nicht, dass der Verbrecher den freien Willen gehabt hätte, seine Taten nicht zu tun. Es gibt Zwillingsuntersuchungen, die nachweisen, dass es den geborenen Verbrecher gibt. Da haben Zwillinge unabhängig voneinander, der eine in München, der andere in Hamburg, zur selben Stunde, am selben Tag dasselbe Verbrechen begangen, ohne dass sie voneinander wussten. Die waren nicht frei, in diesem Moment dieses Verbrechen nicht zu tun. Auf Schwerkriminelle, auf Rückfalltäter können sie im Regelfall überhaupt nicht einwirken. Einwirken können sie auf Leichtkriminelle, auf labile Menschen, die werden durch eine Strafe, durch eine Ehrstrafe abgeschreckt. Die kann man dadurch davon abhalten, etwas Ähnliches wieder zu tun. Aber Schwerkriminelle, die können sie nicht erziehen. Der Mensch ist nicht vorherbestimmt zum Bösen, der Mensch, wie gesagt, aber einige sind es. Der Mensch ist auch nicht vorherbestimmt zum Guten, aber einige sind es. Es gibt den geborenen Heiligen und es gibt den geborenen Verbrecher. Und wir normalen Durchschnittsmenschen stehen irgendwo dazwischen. Alle Überlegungen, ob der Täter nach Charakter und Umständen noch hätte anders handeln können und ob er so handeln musste, sind meines Erachtens sinnlos, weil jeder so handelt, wie er seinem Wesen entsprechend handeln muss. Und gerade weil heute das Strafrecht an diese Fiktion vom freien Willen anknüpft, gerade deswegen gibt es ja die großen Missstände in unserem Strafwesen. Der mehrfache Mörder Honka beispielsweise ist aufgrund eines psychiatrischen Gutachtens, wo gesagt hat, er war nicht steuerungsfähig, nur zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Und Bossi, der Münchner Strafverteidiger, hat seine Erfolge im Wesentlichen dadurch erzielt, dass er ein paar gute Gutachter an der Hand hat, die dann im Regelfall also immer nachweisen, und zwar auch zu Recht nachweisen, dass der Mann in der Situation gar nicht anders handeln konnte, als er hier gehandelt hat. Und dieses Gutachterunwesen hat dazu geführt, dass wirklich eine schreiende Ungerechtigkeit in der Bestrafung stattfindet. Ich habe gerade auf der Fahrt hierher gelesen, dass diese Erlanger Studentin, die Jüdin, die ihren Judaistikprofessor, einen Deutschen, erschossen hat, dass die also nicht bestraft werden wird, sondern als schuldunfähig angesehen wird und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Sie wird also keinen Prozess bekommen. Das heißt, unser Strafrecht, gerade weil es von dieser Fiktion des freien Willens ausgeht, kommt zu zunehmend unerträglicheren Zuständen. Weil nämlich mit dem Fortschreiten der Wissenschaft sich in der Tat feststellen lässt, der Mann konnte in dem Moment gar nicht anders handeln. Und deswegen dürfen wir nicht bei der Schuld ansetzen, deswegen dürfen wir nicht damit ansetzen zu fragen, konnte er anders handeln, konnte er nicht. Wenn er anders handeln konnte, dann bestrafen wir ihn. Wenn er nicht anders handeln konnte, bestrafen wir ihn nicht. Sondern wir müssen an die Tat anknüpfen. Sir Darlington, der Naturwissenschaftler, der auch im Beirat unserer Gesellschaft für Anthropologie war, der hat das also mal so schön ausgesetzt und gesagt, für die Gesellschaft ist es vollständig gleichgültig, ob der Mann verantwortlich war oder nicht. Entweder man tötet ihn schmerzlos, oder aber man asyliert ihn so lange und isoliert ihn so lange, dass er keine Gefahr mehr bildet, nämlich lebenslänglich. Eine andere Möglichkeit gibt es bei solchen Sachen nicht. Man kann sich fürs eine oder fürs andere entscheiden, aber es ist vollständig verkehrt und anzusetzen mit Schuld und Strafe und verantwortlich ja oder verantwortlich nein. Der Mann ist eine Gefahr für die Gesellschaft, eine Gefahr für das Volk und deswegen muss er abgesondert werden. Und das ist die Berechtigung für die Strafe. Wenn wir von diesem Schuldstrafrecht abgehen, was wir zurzeit haben, gerade dann würden wir befriedigende Ergebnisse bekommen bei unserer Verbrechensbekämpfung. Wichtiger noch als die Sonderfrage nach der Begründung für die Verbrechensbestrafung ist aber, wie sich der freie Wille auf die Sittlichkeit des Einzelnen auswirkt. Ich will jetzt nur mal etwas vorlesen von Fridtjof Nansen, was ich für sehr gut halte. Fridtjof Nansen ist ja überhaupt ein Vorbild, kann man sagen, was man unserer Jugend auch vorstellen könnte, gerade mit seiner ethischen Einstellung, mit seiner Sportlichkeit, mit seiner Fairness, mit seinen Leistungen, die er erbracht hat. Und Fridtjof Nansen hat in seinem Aufsatz über seinen Glauben, was er glaubt, Folgendes gesagt. Wenn alles Geschehen Naturgesetzen unterworfen ist, wenn alle unsere Handlungen, bedeutende und unbedeutende, durch eine endlose Kette von Ursachen und Wirkungen der Vergangenheit bestimmt werden, gibt es natürlich keinen Platz für einen freien Willen. Und es kann wirklich keinerlei Verantwortung in der Art geben, wie wir sie uns gewöhnlich vorstellen. Alle geistreichen Versuche der großen Denker, diese einfache Tatsache anders zu erklären, scheinen mehr oder weniger verfehlt. Die Naturgesetze sind unerbittlich und lassen für einen freien Willen nicht mehr Raum als für eine unabhängige Ursache, gleich viel, ob wir diese Ursache Wille oder Gott nennen. Die ganze Persönlichkeit eines Lebewesens, seine Werte, sein Wesen ist durch Geburt und Umwelt bestimmt, durch Erbgut und Erziehung. Man könnte vielleicht sagen, dass ein tüchtiger Mensch sich mehr oder weniger selbst erziehen und seinen eigenen Charakter durch sein eigenes Wollen gestalten kann. Aber der Wille ist nicht frei und unabhängig. Er selbst ist eine Eigenschaft, die ererbt wurde und durch Erziehung und Umweltwirkungen gestärkt oder geschwächt wurde. Seine Wirksamkeit wird jederzeit durch vorhergehende Ursachen bestimmt. In Wirklichkeit kann deshalb ein Einzelmensch seinen Charakter nicht mehr gestalten als ein Baum seine Äste. Ob einer so wird, was man als gut oder böse, moralisch oder unmoralisch bezeichnet, oder welche Aussichten er auch hat, beruht völlig auf seinen ererbten Anlagen, die sie von Erziehung und Umwelt beeinflusst und entwickelt worden sind. Das also sagt Nansen. Er setzt dann fort, dass wir in dem Augenblick unseres Handelns alle glauben, frei zu entscheiden, und dass diese Selbsttäuschung wohl zur Wohlfahrt der Gemeinschaft nötig zu sein scheine, damit das Gefühl der Verantwortung nicht ausgelöscht würde. Sollen wir also an der Willensfreiheit aus pädagogischen Gründen, obwohl wir sie als falsch erkannt halten, festhalten? Wenn wir auf die Idee der Willensfreiheit verzichten, hätte dann nicht jede Anstrengung ihren Sinn verloren, würden sich nicht Gleichgültigkeit und Fatalismus ausbreiten, müsste dann nicht die ganze sittliche Ordnung zusammenbrechen? Nun, die Wahrheit ist auch ein Wert. Und fromme Lügen, die Pia Fraus, sollten in unserem Weltbild anders als bei den Kirchen keinen Raum haben. Ferner gibt es Beispiele, dass durchaus sittlich hochstehend gehandelt wurde, auch ohne den Glauben an eine Willensfreiheit. Luther hat beispielsweise die Lehre von der Willensfreiheit verdammt. Der Calvinismus geht davon aus, dass das Leben des Menschen durch Gott vorherbestimmt sei. Sein Weg auf Erden ist Abbild dessen, was Gott mit ihm vorhat. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Die Stoa fordert, der Mensch solle seiner Natur gemäß handeln. Derselbe Standpunkt herrscht in der Aufklärung vor, besonders bei Hume. Aus pädagogischen Gründen ist die Willensfreiheit genauso unwichtig wie das jüngste Gericht, wo die Guten von den Bösen geschieden werden sollen. Dass die Hölle aus Erziehungsgründen notwendig sei, wird durch die Erfahrung widerlegt, dass es unter Frommen wie Unfrommen Egoisten, Unzuverlässige, Bornierte gibt. Die Germanen haben ohne Höllenfurcht sittlich hochstehend gehandelt, wie uns Tacitus berichtet hat. Und auch nichtchristliche Völker tun dasselbe heute ohne die Vorstellung eines moralischen Richters im Jenseits. Im Übrigen besteht, wie Gradmann richtig ausführt, kein Grund für die Meinung, dass das Bewusstsein der Vorherbestimmtheit unserer Tätigkeit diese Tätigkeit lähmen sollte. Nicht durch Betrachtungen über den Sinn der Welt, nicht durch metaphysische Vorstellungen wird der Mensch zur Tätigkeit veranlasst, sondern durch seine angeborenen Triebe. Wer den Drang hat, einem anderen zu helfen, wird dies tun, ganz gleichgültig, ob er nun an einen freien Willen glaubt oder nicht. Er wird sich davon auf keinen Fall abhalten lassen, dass man ihm sagt, er tue etwas bloß wegen seiner angeborenen Gutmütigkeit, nicht wegen seines freien Willens. Sicherlich, wenn etwas angeboren ist, fällt das Moralisieren schwerer. Man kann sich seine guten Taten nicht als Verdienst anrechnen. Was wir sind, wie wir handeln, das liegt einmal an unseren Erbanlagen, und die haben wir von unseren Ahnen und Eltern überkommen. Es liegt weiter an der Erziehung, die wir bekommen haben, durch Lehrer, durch Eltern, durch vernünftige Bücher oder auch in Kreisen wie diesen hier durch vernünftige Vorträge. Wir sind, das soll also nun nicht für meinen Vortrag alleine gelten. Das soll nur sagen, dass man sich eben auch durch Vorträge entsprechend weiterbilden kann. Unsere Eitelkeit bekommt dadurch natürlich einen schweren Stoß, denn wir werden sehr viel bescheidener. Wir führen das, was wir tun und das, was wir handeln, also auf andere Umstände zurück. Wir sind letztlich nur das Produkt, das Ergebnis dieser Dinge, insbesondere unserer Ahnen. Und wir kommen dadurch zu einer Ahnenverehrung, die ich für eine ganz wichtige religiöse Aufgabe halte, die unsere germanischen Vorfahren gehabt haben. Die durch das Christentum bewusst zerstört wurde, dass die Erlösung der Einzelseele, das Herauserlösen aus der Sippe vorhatte. Und das letztlich nach meiner Auffassung das Überleben für die Zukunft nur garantiert. Weswegen haben die Chinesen, weswegen haben die Japaner Jahrtausende Hochkultur überstanden? Weil sie eine ganz feste Ahnenverehrung hatten und weil sie sich verpflichtet fühlten, ihren Ahnen, und aus dieser Verpflichtung heraus sagten, wir müssen weiterleben, wir müssen weiterwirken in die Zukunft. Eine ganz entscheidende Bedeutung. Nietzsche ironisierte zu Recht die Aspiranten der Tugend. Diesen Aspiranten der Tugend, der sagt, solange sie nicht an meine schlechten Gründe, will sagen an Gott, an ein strafendes Jenseits, an eine Freiheit des Willens glauben, verhindern sie meine Tugend. Und an anderer Stelle sagt er, die Theorie vom freien Willen ist antireligiös. Sie will dem Menschen ein Anrecht schaffen, sich für seine hohen Zustände und Handlungen als Ursache denken zu dürfen. Ich könnte hier noch eine Reihe von Zitaten großer Denker erwähnen, die sich in diesem Sinne geäußert haben. Ich will dies hier nicht tun, ich will nur noch auf einen fünften Grund eingehen, der also, und da komme ich wieder auf die Religion, der diese Fiktion von der Willensfreiheit aufrechterhalten lässt. Besonders die Theologen verteidigen nämlich die Freiheit des Willens, damit schlechte Menschen nicht Gott angelastet werden. Wenn Gott allmächtig ist, dann könnte er jedes Verbrechen verhindern. Dann hätte er den Verbrecher auch gar nicht erst so geschaffen, wie er ist. Wenn dieses Verbrechen also geschieht, dann ist entweder Gott schuldig, durch Tun oder Unterlassen, entweder weil er es bewusst zugelassen hat oder weil er nachlässig war, weil er sich nicht genügend drum gekümmert hatte, er ist ja allmächtig. Oder aber er ist nicht allmächtig, er konnte es gar nicht verhindern. Und dann haben natürlich Gebete und dann haben natürlich Kollekten und dann haben natürlich gespendete Kerzen in den Kirchen keinen Sinn mehr. Und das ist eine Sache, die letztlich Denkern schon sehr früh aufgefallen ist. Schopenhauer zitiert Vanini, einen Franzosen aus dem 16. Jahrhundert. Und damals war es so, dass man nicht frei sprechen konnte, das soll es ja heute also auch zum Teil noch geben, und auch nicht frei schreiben konnte. Die Sachen haben sich etwas verschoben. Damals musste man das Imprimetur haben, das heißt also, man musste eine Druckerlaubnis haben, es war schon eine Zensur vorweg. Heute findet eine Zensur hinterher statt, da werden dann hinterher Bücher eingezogen und beschlagnahmt. Also wir haben es schon weit gebracht in den 400 Jahren seitdem. Aber im Prinzip war das ähnlich und deswegen musste der Vanini ein bisschen geschickt vorgehen und er hat zunächst auch sein Imprimetur gekriegt, deswegen wissen wir überhaupt, was er gedacht hat. Er hat also als Meinung der Philosophen dargestellt, genau das, was ich hier eben gesagt habe. Wenn Gott allmächtig ist, dann das, dann das, dann das, dann das. Und das hat er sehr schön und sehr genau begründet und gesagt, entweder ist Gott nicht allmächtig, oder er ist böse, weil er das bewusst will, oder er ist nachlässig, mit Rücksicht darauf braucht er auch nicht verehrt zu werden. Und dann hat er im Anschluss an diese Meinung der Philosophen seine angeblich eigene Meinung dargestellt, das waren aber nur ein paar ganz dumme, platte Argumente, die das überhaupt nicht widerlegen konnten, überhaupt nicht wieder bekräftigen konnten, aber das hat ihm eben die Imprimetur, die Druckerlaubnis damals eingebracht. Nun, nachdem die ein bisschen länger darüber nachgedacht hatten, haben sie dann doch gemerkt, was der Vanini wollte, haben ihn dann 3 Jahre später verbrannt, nicht ohne ihm vorher die Zunge herausgerissen zu haben. Schopenhauer sagt ironisierend dazu, das Verbrennen ist immer noch das stärkste Argument der Theologen gewesen. Und seitdem sie dieses Argument nicht mehr haben, gehen die Dinge sehr rückwärts. Das heißt, wir haben hier 5 Gründe, die ich Ihnen genannt habe, die diese Meinung aufrechterhalten. Ich meine, diese Gründe sollten uns nicht dazu bringen, bei der Willensfreiheit eine Aufgabe, eine Meinung zu vertreten, die wir eigentlich nicht vertreten können. Und wir kommen mit unserer naturwissenschaftlichen Auffassung zu einer Rückbesinnung auf unsere germanischen Vorfahren. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht aus irgendwelchen pädagogischen Gründen sagen, das sagt die Wissenschaft zwar so, aber wir sollten das in unseren Kreisen nicht verbreiten, wir sollten das unterdrücken. Es ist ja gerade unsere Stärke, das hat Frau Grolitsch ja eben gerade gesagt, es ist unsere Stärke als Nationale, dass wir die Fortschritte der modernen Wissenschaften, der Verhaltensbiologie, der Genetik, der Anthropologie, der Rassenkunde, dass wir die verarbeiten, dass wir die aufnehmen. Und jedes Bausteinchen, was dort geliefert wird, ist ein Bausteinchen zu unserem Weltbild. Und das ist die große Chance und die große Hoffnung, die wir hier auch haben. Wir haben die Massenmedien gegen uns, wir haben Presse, Fernsehen gegen uns, wir haben eine ganze Menge Gegner gegen uns. Ich will das gar nicht weiter ausführen, das wissen Sie alle besser als ich. Aber wir haben eins auf unserer Seite, wir haben die Wissenschaft auf unserer Seite. Die anderen handeln alle nicht bei ihren Vorstellungen, bei ihren Überlegungen im Einklang mit der Wissenschaft. Und unsere große Stärke ist es, gerade unsere Stärke als Nationale ist es, dass wir im Einklang mit dieser Wissenschaft handeln. Und deswegen sollten wir diesem Einklang bleiben. Und dieser Einklang mit der Wissenschaft heute führt in einem großen Bogen 1500 Jahre zurück zu unseren germanischen Vorfahren. Denn unsere Vorfahren glaubten nicht an einen freien Willen. Sie hatten das Bild von der Weltesche, wo drei Normen saßen, die den Faden jedes Menschen webten. Das Schicksal war mit der Geburt gegeben, ein feststehendes Geschick. Und anders als der Glaube daran, dass das kommt, was kommen muss, komme was soll, haben wir gestern gesungen in diesem Landsknechtslied, komme was soll, leer oder voll. Dieser Glaube hat damals auch geherrscht. Und anders ist ja gar nicht zu verstehen, dass man Seherinnen wie etwa die Wileder oder die Walburger befragt hat, weil man meinte, sie hätten das zweite Gesicht, sie könnten etwas voraussehen. Wir finden in der Literatur, der frühen Literatur der Germanen, viele Beispiele. Im Hamdi-Lied heißt es beispielsweise, die wir nun totgeweiht fahren, fern werden wir sterben. In der Sturlungensage sagt die jüngere Schwester auf die Frage der Älteren, wann sich wohl ein Freier melden werde. Darüber mache ich mir wenig Gedanken, denn alles ist vorherbestimmt und es nützt nichts, sich darüber aufzuhalten oder darüber zu schwatzen. Zahlreiche weitere Beispiele gibt es aus der altgermanischen Überlieferung. Und dieser Glaube, dass das kommen wird, was kommen muss, hat die Germanen nicht zu einem demütigen Fatalismus gebracht, sondern auch dann, wenn der Tod bestimmt war, die Belungen beispielsweise, zu einem trotzigen und sei es drum oder dennoch. Der Glaube an die Unabwendbarkeit des verhängten Schicksals, das Wissen um Bedrohung und Untergang, begegnete einer mutigen Kampfentschlossenheit, Einsatzbereitschaft und inneren Größe. Das Bewusstsein der schicksalhaften Gegebenheit gehört geradezu zum germanischen Heldenbegriff, die bewusste Klarheit über die Situation. Schließen möchte ich mit Worten aus Schillers Wallenstein, die, wie ich meine, wie in einem Brennglas das zusammenfassen, was ich Ihnen in diesem Vortrag sagen wollte. Des Menschen Taten und Gedanken wisst, sind nicht wie Meeres blind bewegte Wellen. Die innere Welt, der Mikrokosmos ist der tiefe Schacht, aus dem sie ewig quellen. Sie sind notwendig wie des Baumes Frucht. Sie kann der Zufall gaukelnd nicht verwandeln. Hast du den Kern des Menschen erst untersucht, so weißt du auch sein Wollen und sein Handeln. Ich danke dir.